1938. Hitlers Drittes Reich ist 5 Jahre alt. Stark und stolz präsentiert es sich einer staunenden Welt. Sein Führer, innen- und außenpolitisch erfolgreich, nähert sich dem Zenit einer gewaltigen Popularität. Und als er am 15. März 1938 auf dem Wiener Heldenplatz den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich verkündet, ist ganz Wien auf den Beinen, um dem heimgekehrten verlorenen Sohne entgegenzujubeln. Die älteste Ostmark des deutschen Volkes soll von jetzt ab das jüngste Bollwerk der deutschen Nation und damit des Deutschen Reiches sein. Ich kann somit in dieser Stunde dem deutschen Volk die größte Vollzugsmeldung meines Lebens abstatten als Führer. Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich. Zweifellos war die Anschlusssehnsucht im österreichischen Volk bereits seit der Geburtsstunde der Alpenrepublik vorhanden. So hat Goebbels leichtes Spiel die vorhandene Begeisterung für die Volksabstimmung am 10. April zu einer totalen zu steigern. Uns allen kann die Abstimmung am 10. April nur die kleine Abtragung einer großen Dankesschuld sein. Jetzt muss sich das Wort beweisen und bewahrheiten. Der Führer ruft und alle kommen. Im Gau Wien waren stimmberechtigt 1.232.745 Volksgenossen. Die Stimme haben abgegeben 1.226.586 Volksgenossen und mit Ja haben sich bekannt zu Reich und Führer 1.219.301. Ermutigt durch die Vorgänge in Österreich, erhebt die Sudetendeutsche Partei unter ihrem Führer Hähnlein jetzt neue, größere Autonomieforderungen. Es kommt zu blutigen Zwischenfällen. Die tschechische Regierung verfügt eine Teilmobilmachung. Hitler scheint bereit, den Waffengang ebenfalls zu wagen. Wenn Sie die Welt ohne Waffen nicht wollen, gut, dann deutsches Volk, trage du jetzt eine Waffe. Stärke dich selbst. Ich habe nun in diesen 5 Jahren tatsächlich gerüstet. Ich habe die Milliarden dafür verwendet, das muss das deutsche Volk jetzt wissen. Ich habe gesorgt, dass ein neues Heer aufgerüstet wurde mit den modernsten Waffen, die es gibt. Ich habe meinem Freund Göring den Befehl gegeben. Ich Ich habe meinem Freund Göring den Befehl gegeben, schaffen Sie mir jetzt eine Luftwaffe, die Deutschland schützt vor jedem denkbaren Angriff. Und so haben wir eine Wehrmacht aufgebaut, auf die heute das deutsche Volk stolz sein kann und die Welt respektieren wird, wenn sie jemals in Erscheinung tritt. Wir haben uns die beste Luftabwehr geschaffen und die beste Tankabwehr, die es in der Welt gibt. Es ist in diesen 5 Jahren nun gearbeitet worden, Tag und Nacht. Trotzdem aber habe ich die Gedanken meiner einstigen Rüstungsbeschränkung oder Abrüstungspolitik politisch weiter durchgeführt. Ich habe in diesen Jahren wirklich eine praktische Friedenspolitik betrieben. Ich bin an alle die scheinbar unmöglichen Probleme herangegangen, mit dem festen Willen, wenn irgend angängig, sie friedlich zu lösen, selbst auf die Gefahr mehr oder weniger schwerer deutscher Verzichte hin. Ich bin selbst Frontsoldat und weiß, wie schwer der Krieg ist. Ich wollte dem deutschen Volk das ersparen. Ich habe daher Problem um Problem angefasst in diesen Jahren, mit dem festen Vorsatz, alles zu versuchen, um eine friedliche Lösung zu ermöglichen. Ich habe Herrn Benesch ein Angebot gemacht. Es ist nichts anderes als die Realisierung dessen, was er selbst schon zugesehen hat. Er hat jetzt in seiner Hand Frieden oder Krieg. Er wird entweder dieses Angebot jetzt akzeptieren und den Deutschen endlich die Freiheit geben, oder wir werden diese Freiheit uns jetzt holen. Der Ausbruch des Krieges scheint unvermeidlich. Aber noch immer ist die Geduld des britischen Premierministers Chamberlain nicht erschöpft, der hofft, Hitler trotz der erfahrenen Schmähungen in Berchtesgaden und Bad Godesberg doch noch zu einer Konferenz in letzter Stunde bewegen zu können. Am 29. September 1938 machen 4 Männer in München Weltgeschichte. Wie der drahtlose Dienst soeben erfährt, wurde heute um 0.30 Uhr von dem Führer, dem Duce, dem britischen Premierminister und dem französischen Ministerpräsidenten ein Abkommen über die Bedingungen und Modalitäten der Abtretung des sudetendeutschen Gebietes unterzeichnet. In München sind die 4 europäischen Großmächte zusammengetreten und haben beschlossen, uns zur Annahme neuer Grenzen aufzufordern, durch welche die deutschen Gebiete von unserem Staat abgetrennt werden. Wir hatten die Wahl zwischen einer verzweifelten und aussichtslosen Abwehr, welche die Opferung nicht nur der ganzen erwachsenen Generation, sondern auch der Kinder und Frauen bedeutet hätte, und der Annahme der Bedingungen, die uns unter Druck und ohne Krieg auferlegt, in ihrer Rücksichtslosigkeit beispiellos in der Geschichte sind. Wir wollten zum Frieden beitragen. Gern hätten wir dazu beigetragen, aber keineswegs so, wie man es uns aufgezwungen hat. Wir wurden jedoch verlassen. Wir blieben allein. Der Stellungnahme der 4 Großmächte und der militärischen Übermacht zu weichen, ist nicht unehrenhaft. Wir werden die Bedingungen erfüllen, die uns mit Gewalt aufgenötigt wurden. Wir fordern unsere Nation und unser Volk auf, dass sie ihre Erbitterung, ihre Enttäuschung und ihren Schmerz bewältigen und die Zukunft in unseren neuen Grenzen zu sichern helfen. Es liegt nun in unseren Händen, innerhalb der neuen Grenzen unsere nationale Gemeinschaft neu aufzubauen. Wir werden zwar in engeren Grenzen, aber unter uns sein. Auf dem Boden einer völkerrechtlichen Übereinkunft darf die deutsche Wehrmacht nunmehr legal marschieren. Die Kriegsgefahr scheint gebannt. Und Chamberlain kehrt nach London zurück in der festen Überzeugung, Hitler nun doch noch gebändigt zu haben. This morning I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister, have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again. Wahrlich, die Nationalsozialisten haben allen Grund, mit diesem Jahr 1938 zufrieden zu sein. Wir stehen nun am Abschluss des erfolgreichsten Jahres des nationalsozialistischen Regimes. Und sonderbar, trotzdem fällt es fast schwer, für die historischen Vorgänge dieses Jahres die richtigen Worte zu finden. Unsere Alltagssprache reicht nicht hin, alles das zum Ausdruck zu bringen, was wir in dieser festlich wehmütigen Stunde fühlen und was uns alle so tief bewegt. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass das Jahr 1938 unvergänglich in die deutsche Geschichte eingehen wird. Denn in ihm erfüllte sich ein jahrtausendealter Traum der deutschen Nation. Das Großdeutsche Reich ist Wirklichkeit geworden. In seiner Gesamtheit muss das Werk des Führers auch wie ein Wunder auf die Mitwelt wirken. Aber hier handelt es sich um jene Art von Glück, von der Moltke einmal sagte, dass es auf die Dauer nur die Tüchtigen haben. Und das geschichtliche Wunder, das wir erleben, gehört zu den Wundern, die in ihrer Gesamtheit zwar geheimnisvoll und fast unverständlich, in ihren einzelnen Zügen aber durchaus klar und einleuchtend erscheinen. Und wenn dabei nun schon einmal von Wundern die Rede sein soll, so lohnt es sich doch, die Frage aufzuwerfen, warum denn gerade das nationalsozialistische Regime so mit Wundern gesegnet wird und warum seine Vorgänger solche Wunder in keiner Weise zu verzeichnen hatten. In den Regierungen, die dem Regime des Nationalsozialismus vorangingen, saß doch meistens eine Partei, die nicht müde wurde zu behaupten, dass sie besonders enge Beziehungen zu Gott besitze. Aber trotzdem blieb auch ihnen das Wunder versagt. Sie warteten zwar auf ein Wunder, aber es ereignete sich nicht. Das ist nämlich das eigentlich Wunderbare am Wunder, dass es immer dann kommt, wenn man nicht nur darauf wartet, sondern wenn man dafür auch arbeitet und kämpft.

wollten. Doch das Glück bleibt Hitler treu. Die modernen deutschen Armeen überrennen Polen in einem einzigen siegreichen Ansturm. Dem Einsatz geschlossener Panzerverbände im Zusammenwirken mit motorisierten Infanterieeinheiten und vor allem der Luftwaffe mit ihren alles beherrschenden Stukas hat die polnische Armee nichts entgegenzusetzen. Selbst Hitler ist vom schnellen deutschen Erfolg überrascht. Auf die richtige Straße kam, dass da uns nun tatsächlich die Polen in heller Flucht begegneten, aber vorläufig noch keine Soldaten, sondern erstmal Zivilisten in einem ungeheuren Maß. Vor allen Dingen Männer in Zivilkleidung ohne Stiefel, das heißt Stiefel hatten sie bei sich, aber die hatten sie auf den Schultern, das ist selbst so eine Waffe. Ja. Und nun kam uns tatsächlich langsam der Gedanke, dass das in Wirklichkeit polnische Soldaten waren, die stiften gegangen waren und die sich irgendwie nun bei den Polen, bei ihren Landsleuten da umgezogen hatten, ihre Uniform weggeworfen und nun auf diese Art und Weise versuchten zu entkommen. Leider war nun niemand da, der mal das kontrollierte, denn unsere Truppen sind so ungeheuer schnell vorgedrungen, dass dieses Hinterland noch gar nicht richtig besetzt ist. So schnell ging es eben noch nicht. Ja, inzwischen ist aber jetzt geschehen. Jetzt ist geschehen, aber nun war das vorgestern noch nicht der Fall. Vorgestern da war das eben noch so, dass nicht etwa nun in jedem Dorf ein Ortskommandant war, so wie man sich das denkt, das ist alles ausgeschlossen gewesen. Also da lief alles wild durcheinander. Vor allen Dingen sah man auch viele Kinder, die nun vielleicht ohne ihre Eltern mit dicken Packen auf den Rücken da durch die Gegend keuchten, um nur zurückzukommen. Und je weiter wir nach vorn fuhren, je schneller war das Laufen. Man merkte also, dass man nun langsam in die Kampfzone kam. Der Hauptmann kam geritten auf einem dicken Bock. Da dachten die Rekruten, es wär der liebe Gott. Der Feind ist geschlagen, der Feldzug beendet. Der Führer begibt sich zu der historischen Sitzung in den Reichstag, um sein Wort an das deutsche Volk und an die gespannt lauschende Welt zu richten. Hier entwickelt er seinen Plan zur Befriedung und Neuordnung Europas. Ein November 1918 wird sich in der deutschen Geschichte nicht mehr wiederholen. Die Hoffnung auf eine Zersetzung unseres Volkes aber ist kindlich. Herr Churchill mag der Überzeugung sein, dass Großbritannien siegen wird. Ich zweifle keine Sekunde, dass Deutschland siegt. Das Schicksal wird entscheiden, wer recht hat. Nur eines ist sicher, es hat in der Weltgeschichte noch niemals zwei Siege gegeben, aber oft nur Besiegte. Schon im letzten Krieg scheint mir dies der Fall gewesen zu sein. Mögen diejenigen Völker und ihre Führer nun das Wort ergreifen, die der gleichen Auffassung sind, und mögen diejenigen meine Hand zurückstoßen, die im Krieg die bessere Lösung sehen, sie müssen glauben.

Ja, es war ein sehr großes Erlebnis, diesen Frontflug mitmachen zu dürfen. Der Staffelkapitän der Aufklärerstaffel erklärte sich sofort bereit, mich als Kriegsberichter auf diesen Flug mitzunehmen. Aufgabe dieses Fluges war, einen neuen Flugplatz zu erkunden. Weil die Aufklärerstaffel den vorwärtsstürmenden Panzern folgen musste und nun auch in vorderster Front wieder eingesetzt werden sollte. Wir starteten in einer Dur 17 und nach wenigen Minuten schon befanden wir uns in etwa 500 Meter Höhe. Wir hatten von hier oben aus einen wunderbaren Blick auf das Land unter uns und konnten nun schon bald sehen, wie der Krieg hier das Land gezeichnet hat. Auf den Straßen sahen wir die deutschen Nachschubkolonnen, Munitionskolonnen, Transportkolonnen und ihnen entgegen kam der lange Strom der französischen Flüchtlinge. Wir greifen Toul an. Mit diesen Worten begann unser Staffelkapitän Hauptmann Haff die Einsatzbesprechung. Die zweite Kette hat die Aufgabe, das Tor des Chalons zu vernichten. Und wir gehören zu der zweiten Kette. Und schon befinden wir uns über Feindesland. Unser Kampfflugzeug braust im Ziel zu. Wir haben vor einigen Minuten den Rhein überflogen. Wir finden uns also über Feindesland und sehen das auch sofort. Unter uns zerstörte Brücken und Eisenbahnen. Ganz deutlich sehen wir die Zerstörung der deutschen Bomben. Deutsche Truppen jetzt im Augenblick grüßen zu uns herauf. Es sind Infanteristen. Ganz deutlich erkennen wir die einzelnen Züge, die einzelnen Kompanien, ein ganzes Bataillon sieht hier auf einer Straße. Links und rechts, Bombentrichter. Im Augenblick hören wir den Kommandanten unseres Flugzeuges. Er wendet sich an den Flugzeugführer. Er gibt ihm ein Kommando über das Kielkopfmikrofon. Ein wenig höher gehen, befiehlt er. Und schon merken wir, dass wir höher sind. Etwa 10 Flugminuten trennen uns von Toul, der starken französischen Festung. Hier ist der Großdeutsche Rundfunk mit allen deutschen Sendern. Angeschlossen sind die Sender des Protektorats Böhmen und Mähren, die Sender des Generalgouvernements, die Sender Brüssel 2, Kortweg und Luxemburg. Wir geben eine Sondermeldung aus dem Führerhauptquartier. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Der völlige Zusammenbruch der ganzen französischen Front zwischen dem Ärmelkanal und der Maginot-Linie bei Montmédy hat die ursprüngliche Absicht der französischen Führung, die Hauptstadt Frankreichs zu verteidigen, zunichte gemacht. Paris ist infolgedessen zur offenen Stadt erklärt worden. Soeben findet der Einmarsch der siegreichen deutschen Truppen in Paris statt. Nun rücken deutsche Truppen in Paris ein. Von Bock und General der Artillerie von Küchler nehmen den Vorbeimarsch ihrer Truppen ab. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Der Feldzug in Frankreich hat nach einer Dauer von nur 6 Wochen mit einem unvergleichlichen Siege der deutschen Waffen geendet. Seit heute 1.35 Uhr herrscht Waffenruhe. Soeben erhalten wir aus dem Führerhauptquartier eine Meldung von größter geschichtlicher Bedeutung. Die Meldung hat folgenden Wortlaut. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Am 22. Juni, 18.50 Uhr deutscher Sommerzeit, wurde im Walde von Compiègne der deutsch-französische Waffenstillstand. Die Unterzeichnung nahmen vor. Auf deutscher Seite als Beauftragter des Führers und obersten Befehlshabers der Wehrmacht, der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Generaloberst Keitel. Am 11. November 1918 fing damit in diesem Zuge die Leidenszeit des deutschen Volkes an. Was an Entehrung und Erniedrigung, was an menschlichem und materiellem Leid einem Volke zugefügt werden konnte,